I want to speak tonight on the subject of. Ich möchte über das Thema heute Abend sprechen. Rats in the cellar. Ratten im Keller. Okay. Rats in the cellar. That's something from C.S. Lewis. Das ist von C.S. Lewis ein Begriff. Okay. Let's begin 2 Kings chapter 8. Also 2. Könige 8 bitte. And see if you can find a rat in the cellar here. Und vielleicht könntet ihr hier eine Ratte im Keller finden oder identifizieren. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute for your word, für dein Wort, and your spirit, deinen Geist, that speaks deep to our hearts, das tief in unsere Herzen spricht, and liberates us, und uns freisetzt. For if we know the truth, weil wenn wir die Wahrheit wissen, we will be free indeed. Dann sind wir tatsächlich frei. Free us tonight from something, Lord. Mach uns frei von Dingen, Herr, heute Abend. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Verse 7, 2 Kings chapter 8. 2. Könige Kapitel 8, Vers 7. Then Elisha came to Damascus. Und Elisa kam nach Damaskus. Now Ben-Hadad, king of Aram, was sick, and it was told him, saying, the man of God has come here. Ben-Hadad aber, der König von Aram, war krank. Und es wurde ihm berichtet, der Mann Gottes ist hierher gekommen. And the king said to Hazael, da sagte der König zu Hazael, take a gift in your hand and go meet the man of God and inquire of the Lord by him, saying, will I recover from this sickness? Nimm ein Geschenk mit dir und geh dem Mann Gottes entgegen und befrage den Herrn durch ihn und sage, werde ich von dieser Krankheit genesen? Verse 9. So Hazael went to meet him. Und Hazael ging ihm entgegen. Verse 10. Vers 10. Then Elisha said to him, Elisa sagte zu ihm, go say to him, geh, sage ihm, you shall surely recover, du wirst bestimmt genesen. But the Lord has shown me that he will certainly die. Aber der Herr hat mich sehen lassen, dass er sicherlich stirbt. That's strange, isn't it? Das ist nicht interessant. Tell him, you shall surely recover, but the Lord has shown me that he will certainly die. Sag ihm, du wirst bestimmt genesen, aber der Herr hat mich sehen lassen, dass er stirbt. There's a rat in the cellar somewhere here. Da gibt's eine Ratte im Keller irgendwo. Verse 11. 11. And he fixed his gaze steadily on him until he was ashamed. Dabei starrte er unbeweglich vor sich hin und war über alle Maßen entsetzt. This is Elisha staring at a man of war. Ist Elisa jetzt auf einen Kriegsmann? Schaut er jetzt auf einen Kriegsmann? And he's staring at him. Er starrt ihn an. And it says, and the man of God wept. Und der Mann Gottes weinte. And he kept looking at him and looking at him. Und er sah ihn an und with sah ihn this intensity. An. Mit dieser Intensität. Until the man Hazael was ashamed. Bis der Mann Hazael sich erschämt. What are you looking at? Warum schaust du? And Elisha begins to cry. Und Elisa fängt zum Weinen an. And Hazael said, und Hazael sagte, why does my Lord weep? Warum weint mein Herr? Then he answered, er sagte, because I know the evil that you will do to the sons of Israel. Weil ich erkannt habe, was du den Söhnen Israels Böses antun wirst. Their strongholds you will set on fire. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken. And their young men you will kill with the sword. Und ihre jungen Männer mit dem Schwert erschlagen. And their little ones you will dash in pieces. Und ihre Kinder wirst du zerschmettern und ihre Schwangeren aufschlitzen. And their women with child you will rip up. Ja. Then Hazael or Hazael said, da sagte Hazael, but what is your servant who is but a dog? Was ist dein Knecht? That he should do this great thing. Der Hund, dass eine so schlimme Sache tun könnte. And Elisha said, Elisa aber sagte, the Lord has shown me that you will be king over Aram. Daher hat mich dich sehen lassen als König über Aram. So he departed from Elisha and returned to his master. Dann ging er von Elisa weg und kam zu seinem Herrn. Who said to him, what did Elisha say to you? Der sagte zu ihm, was hat Elisa dir gesagt? And he answered, he told me that you would surely recover. Er sprach, er hat mir gesagt, du wirst bestimmt genesen. And it came about on the morrow that he took the cover and dipped it in water and spread it over his face so that he died. Und es geschah am folgenden Tag, da nahm er die Decke und tauchte sie ins Wasser und breitete sie über sein Gesicht, sodass er starb. And Hazael became king in his place. Und Hazael wurde an seiner Stelle König. Matthew Henry says this. Matthew Henry sagte das. Those who are little and low in the world, die klein und niedrig in der Welt sind, cannot imagine how strong the temptations of power and prosperity are. Können sich gar nicht vorstellen, wie stark die Versuchung von Macht und Reichtum sind. And if they arrive at them, und wenn sie dann dorthin kommen, they will find how deceitful their hearts were. Dann werden sie herausfinden, wie trügerisch ihre Herzen waren. Und um wie viel schlimmer, als sie sich je erdenken konnten. Rats in the cellar. Ratten im Keller. We don't know our own heart. Wir kennen unser Herz nicht. And Jeremiah 17:9 says our hearts are desperately wicked. Jeremia 17:9 sagt, unser Herz ist absolut hoffnungslos schlecht. But there's hope. Doch gibt es Hoffnung. I want to read this from C.S. Lewis. Ich möchte von C.S. Lewis das jetzt lesen. It's called Rats in the Cellar. Ratten im Keller. When I come to my evening prayer to reckon up the sins of the day, wenn ich zu meinem Abendgebet komme und die Sünden des Tages abzähle, 9 out of 10 times it is some sin against love. 9 von 10 Mal ist es eine Sünde gegen die Liebe. I have sulked. Ich habe mich hinein vollgesaugt. Sulk. What is sulking? Sulking is like feeling sorry for yourself, walking around like, right? What is that? Can you any German? Ich hatte Selbstmitleid. Selbstmitleid. Anybody sulking? Selbstmitleid ist das. Okay, great. Yeah. I have sulked. I have or snapped. Oder geschnappt. Or sneered. War höhnisch. Or snubbed. Oder spöttisch. Or stormed. Oder wütend. And the excuse that immediately springs in the mind, und die Entschuldigung, die auch sofort im Gedanken auftaucht, is that the provocation was so sudden, dass diese Versuchung so plötzlich war, or unexpected, und unerwartet, I was caught off guard, dass ich dabei ertappt wurde, wie ich überrascht wurde einfach, ja. I had not time to collect myself. Ich hatte nicht die Zeit, mich zu sammeln. Surely what a man does when a man is taken off his guard, sicherlich was ein Mensch macht, wenn er überrascht wird, is the best evidence of what sort of man he is. Ist eigentlich der beste Beweis oder die beste Feststellung, wer er wirklich ist. Surely what pops out before a man has time to put on a disguise is the truth. Sicherlich, was vor einem Menschen auf einmal auch aufspringt oder erscheint, hat Zeit, sich. Try one more time. Ja. Surely what pops out, also was aus einem, before a man has time to put on a disguise, ja, genau, is the truth. Was aus einem Menschen herauskommt, bevor Zeit da ist, sich zu tarnen oder sich zu verstellen, das ist die Wahrheit. If there are rats in the cellar, wenn es Ratten im Keller gibt, you are most likely to see them if you go in very suddenly. Dann hast du die größte Chance, sie zu sehen, wenn du sehr schnell hineingehst. But the suddenness does not create the rats. Aber diese Schnelligkeit erzeugt die Ratten ja nicht. It only prevents them from hiding. Sondern es gibt ihnen keine Zeit, sich zu verstecken. In the same way, genauso, the suddenness of the provocation, die plötzliche Versuchung, does not make me an ill-tempered man, soll mich nicht zu einem schlecht gelaunten Menschen machen. It only shows me what an ill-tempered man I am. Sondern es zeigt, was für ein schlecht gelaunter Mensch ich eigentlich schon bin. Here's the hope. Hier ist die Hoffnung. Now that cellar is out of reach of my conscious will. Dieser Keller ist außerhalb der Reichweite meines bewussten Willens. Isn't that amazing? Mm. That cellar where the rats are hiding. Dieser Keller, wo sich die Ratten verstecken. Out of reach of my conscious will. sind außerhalb meines bewussten Willens. That's why Paul said in Romans 7. Deswegen sagte der Paulus in Römer 7. When I would to do good, I do evil. Wenn ich das Gute plane zu tun, tue ich das Böse. And I don't do the good I want to. Und ich tue auch nicht das Gute, das ich vorhabe zu tun. Evil I don't want to. Und ich tue das Böse allerdings hingegen, was ich gar nicht tun will. And at the chapter he said, "O wretched man that I am." Am Ende des Kapitels sagt er, oh Elender, der ich bin. Who can save me? Wer kann mich from this retten? Body of death. Von diesem Leib des Todes. He said, but thank God. Aber danke Gott. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. For though with the flesh I serve the law of sin. Weil mit dem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. With the mind the law of Christ. Aber mit meinem Gedanken dem Gesetz Christi. There is therefore now no condemnation. Deshalb gibt es keine Verdammung. Okay, now the cellar, that cellar is out of reach of my conscious will. Also dieser Keller ist außerhalb der Reichweite von meinem bewussten Willen. I cannot by direct moral effort give myself new motives. Also ich kann nicht durch direkten moralischen Aufwand mir neue Motive geben. After the first few steps, nach den ersten paar Schritten, we realize that everything that really needs to be done in our souls can only be done by God. Erkennen wir, dass alles, was in unserer Seele zu tun ist und getan werden muss, kann nur von Gott getan werden. Like Haziel here, he didn't even know the rats that were in his cellar. Haziel kannte die Ratten in seinem Keller nicht. Right? The situation revealed it. Die Situation zeigte es aber and auch. When Elisha said to him, als Elisa ihm sagte, the reason I'm weeping is because God showed me what you will do to Israel. Warum ich weinte, ist, weil Gott mir gezeigt hat, was du Israel antun wirst. What am I going to do to Israel? Was werde ich denn Israel antun? You're going to slay them, du wirst sie abschlachten, women and children, and burn the cities. Du wirst sie misshandeln, die Frauen, die Kinder, die Städte niederbrennen. You're kidding me. Das ist doch so, das ist ein Spaß. Das soll doch wohl ein Spaß sein. And he says, am I a dog? Bin ich ein Hund? Am I more than a dog? Oder bin ich schlimmer als ein Hund? How can I do such a great thing? Wie sollte ich zu sowas kommen? God showed me that you're going to be king. Gott hat mir gezeigt, dass du Kind König sein wirst. And in a certain situation, und dann eine bestimmte that Situation, you were never in before, in der er noch nie zuvor war, suddenly the rats come out. Kommen die Ratten raus. And if we turn to Hebrews chapter 4, wenn wir uns zu Hebräer Kapitel 4 wenden, we see a wonderful solution here. Sehen wir eine wunderbare Lösung. Because there's no condemnation that there's rats in the cellar. Weil wegen der Tatsache allein, dass Ratten im Keller sind, dafür gibt es keine Verdammung. God tells us that there's rats in the cellar. Weil Gott uns ohnehin schon sagt, dass Ratten dort sind. It's just when we live in denial that they're there, nur wenn wir verleugnen, dass sie dort sind, comes problems. Dann kommen die Probleme. And this is where God's word comes in. Da kommt Gottes Wort hinein. Because it's His word, only His word, that can reach that deep into my cellar. Denn nur sein Wort allein kann so tief in meinen Keller hinein, that the light of His word, dass das Licht seines Wortes, I don't have to wait for a circumstance to show up the rats. Ich muss nicht warten erst auf bestimmte Umstände, um die Ratten sichtbar zu machen. I can let the word show up the rats. Das Wort kann das schon tun. And I can let the word go in and deal with the rats. Ich kann das Wort dem Wort zulassen, die Ratten zu behandeln. And all of us see the rats nearly every day. Und alle von uns sehen die Ratten täglich. If it's someone who stops too early for a blinking green light. Ja, wenn bloß jemand zu schnell anhält, bevor es noch gar nicht gelb ist. You know, when the light blinks green, wenn es grün blinkt, my first reaction is hit the gas, you know? Das erste, was ich tue, ich steige aufs Gas, natürlich. You know, that's the sign. Hit the gas, you know. Schau mal, dass wir noch durchkommen. Hit the gas, you know. The guy in front of me is like, hit the brake. Doch der vor mir, der springt auf die Bremse. It's like, what do you know? I may not have to drive. Was machst du? Weißt du, kannst du nicht fahren? Was ist los mit dir? And the rats come out of the cellar. Und die Ratten kommen aus dem Keller. But there's hope. Da ist Hoffnung. And it shouldn't surprise us that there's rats in the cellar. Wir sollten nicht überrascht sein über unsere Ratten im Keller. Okay, look at verse 11. Vers 11. Let us therefore be diligent to enter into that rest. Lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Lest any one fail through following the same example of disobedience. Damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. But let's go back to verse 8 a little bit. Zurück zu Vers 8. For if Joshua had given them rest, he would not have spoken of another day after that. Denn wenn Joshua oder Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. There remains therefore a Sabbath rest for the people of God. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Right? Joshua gave them rest in the land, but spoke of another rest. Josua gab ihnen Rast im Land, aber hier wird von einer anderen Rast gesprochen. And the rest he was speaking of is the rest we find in Christ. Die Rast, wovon hier die Rede ist, ist die, die wir in Christus finden. And that rest we find in Christ. Und diese Rast finden wir in Christus. Is the rest that means I can approach God. Das ist die Rast, dass ich zu Gott hin kann. In confidence. Zuversichtlich. No matter how many rats I see. Ganz egal, wie viele Ratten ich sehe. Right, the natural man hides the rats. Der natürliche Mensch versteckt die Ratten. When I was a little kid, we had rats. We had some rats in our garage. Als kleines Kind kann ich mich erinnern, hatten wir Ratten im Keller. Oh, that was cool. I liked it. Ich habe das gemocht. You know why? Warum? Because I had a Schäferhund. Weil ich einen German Shepherd. Einen großen Schäferhund hatte. And one time, my German Shepherd is a beautiful attack dog, you know. Und das ist wirklich so ein Jagdhund. And it was about midnight. And, und das war so Mitternacht. He was putting his nose up the drain pipe. Und er hat die Nase in der Abflussrinne hineingegeben. Und diese Abflussrinne, die ist ja ungefähr für 2 Meter lang unter dem Gang gegangen. Und er hat dort hineingeschnüffelt. He's trying to like dig through the concrete, you know? Er wollte durch den Beton graben. I said, Duke, what's in there? Was ist da drin? You know, so I said, well, we ain't gonna get him out so easily. So wird den werden wir nicht so schnell von dort wegkriegen. So what I did is I put this rag in one side. So habe ich einen Fetzen auf die eine Seite reingegeben. And I put the water hose on the other side. Und auf der anderen Seite den Wasserschlauch. And I filled it up. Und ich habe es voll geflutet. And then I pulled out the rag. Dann habe ich dann den Fetzen rausgerissen. I'm holding Duke next to my side. Und ich hab den Hund neben mir. Crazy, you know? Der Hund, der dreht fast durch, ja. And then suddenly this big old fat rat comes flushing out. Und dann kommt eine fette Ratte raus, wird rausgespült. And he goes running down the driveway. Und er rennt dann die Einfahrt entlang. Into the pitch dark. In die Dunkelheit. And I just held Duke for like 5 seconds. Ich habe den Duke so 5 Sekunden gehalten. You got to make it more interesting. Es muss jetzt interessant sein. 1, 2, 3, 4, 5. 5. And then I said, get him, Duke. Und dann so jetzt fast. And then I just heard him like flying down the driveway. Und dann ist wirklich die Einfahrt durchgeschossen. And, like noise everywhere. Also es war wahnsinnig lärmig. And then suddenly it was quiet. Und auf einmal war es ruhig. I was like, Duke? Duke? I wonder who killed who. Wer hat wen getötet jetzt? And all of a sudden I hear. Auf einmal hört man einen. I said, Duke, don't eat him. Don't eat him, Duke. Duke, friss ihn mir auf. Friss ihn mir auf. Come on, leave. Komm. Duke. Pfui. Pfui Kaki. He was eating the thing, you know. Then this other time. Und das nächste Mal. I love to see these rats, you know. Ich liebe es, diese Ratten zu sehen. You come. I had a big metal door to the garage. Und da war eben so eine große Metalltür. And then it kind of goes down about 10 stairs, and you park the 2 cars, and there's a landing here. Dann hast du eben 10 Stufen hinunter, so, und dann ist hier so eine Rampe. I like to just open up the door and run in. Ich bin gern reingerannt. Ich habe die Tür aufgerissen und reingerannt. Put the light on from the inside. Weil man kann das Licht von innen anmachen. Flip the light on, look, and you see these rats scurry everywhere. Hab das Licht angemacht und die Ratten sind da herumgehuscht. So I'm in bare feet, you know. Also ich bin barfuß. And I run out. Und ich renne. And I step right on this rat. Und steig auf die Ratte drauf. I was like, oh my gosh. Oh Gott, oh Gott. Das habe ich gebraucht. Well, the good thing was, aber das Gute war, that Duke got them all. Aber der Duke hat sie alle erwischt. There was this one rat, he was so stupid. Aber eine Ratte war so dumm. Do you know where he built his home? Weißt du, wo er sich versteckt hat? Under the doghouse. Unter der Hundehütte. How could anybody be so stupid? Wie kann jemand so dumm sein? And Duke is trying to flip this huge doghouse. He's trying to. So der Duke will jetzt die Hundehütte umwerfen. I said, Duke. Ich sag, Duke. I'll give you a hand. Just. Ich helfe dir. Komm. Come here. Ready? Komm. Fertig. Flip. And then. Zack. That was it. Das war's. Didn't have to feed him that night. Den Abend hat er kein Nachtmahl braucht. Rats in the cellar. Ratten im Keller. You know, I mean. I know there's rat lovers here. There's probably a few rat lovers. Ich glaube, manche mögen Ratten vielleicht. I don't want to hurt your feelings. Also ich möchte niemanden vielleicht beleidigen, aber damals war ich nicht gerettet. I was only 11 year old boy. Ich war ja nur 11 Jahre alt. Who had all this authority in this dog, you know? Ja, und hatte alle diese Autorität mit diesem Hund. We're dealing with rats in the cellar. Also, wir sprechen jetzt von Ratten im Keller. And this is what we do. We open the door. Wir öffnen die Tür. And then we make excuses for the rats. Und dann versuchen wir Entschuldigungen zu finden für die Ratten. A situation comes in. Eine Situation kommt rein. And what do? We sulk. Wir haben Selbstmitleid. Wir machen uns fertig. Walk around like we're death warmed over. Sozusagen wie ein aufgewärmter Tod. Day after day. Tag für Tag. Day after day. Tag für Tag. You know what? Rats in the cellar. Ratten im Keller. That rat is, man, he's coming up right in your face. Diese Ratte, die schaut schon aus deinem Gesicht heraus. He's coming up, it's the rat of sulking, you know. Eben, das ist die Ratte des Selbstmitleids. I want everyone to know I feel like garbage. Ich möchte, dass jeder weiß, ich fühle mich wie Dreck. And I'm gonna make you feel like garbage. Und ich möchte, dass du dich auch wie Dreck fühlst. It's called passive aggression. Das ist passive Aggression. And it's a sinful tactic of manipulation. Und es ist eine sündvolle Taktik der Manipulation. Sulking. Selbstmitleid. Okay, snapping. Snapping. Snap. Schnappen. You know, like a snapping turtle. Eben zuschlagen. Bissig sein. Habt ihr schon mal eine bissige Schildkröte gesehen? I was driving back from New Jersey from all these stories people are going to alle diese church. Geschichten, ja, die Leute werden. Is it offending anyone? Macht das jemand? Next story. Beleidigt das jemand? But I was driving down to New Jersey from Bible College. Ich bin von der Bibelschule nach New Jersey suddenly gefahren. Suddenly I come to a screeching halt on this back road because there's this dinosaur in the road. Ich sehe auf einmal so ein Dinosaurus auf der Straße. I mean, this thing was so big. Der war so groß. It was bigger than this monitor. Größer als hier diese Lautsprecher. I mean, it was gigantic. It was this huge, riesig. Snapping turtle. Eine riesige so eine bissige Schildkröte halt. So I'm, you know, I get out of the car and I'm, ich steig aus, I take a big stick and it's nehme like, einen großen Stock. Wah! Like a firecracker. Boom, boom, boom. Die schnappt nach mir. Das hat sich angehört wie ein Kracher, wie ein Neujahrskracher. And I'm like playing with this thing, going, boom, und ich habe mit ihm gespielt und er hat geschnappt and he's nach just mir. Breaking these sticks, they're huge. Und es hat diese Stöcke auseinandergebrochen. That's what some people are like, right? Und so sind Leute manchmal. Snappers, they're snappers. Ja, die sind einfach bissig, bissig. Some people are the sulkers. Ja, manche, die sind einfach im Selbstmitleid. Some people are the snappers. Manche sind bissig, right? Und aggressiv. So I'm playing with this thing on the road, you know. Also ich spiele mit dem mit dieser Schildkröte auf der Straße. This guy comes out. Und da kommt jemand heraus. Says, oh my! What? That's a dinosaur! Oh Gott, das ist ja ein Dinosaurier. I said, that's the biggest snapping turtle I've ever seen in my whole life. Das ist die größte Schildkröte, die ich in meinem Leben gesehen habe. If I hit that with my car, I'd be in an accident. That thing. Wenn ich die mit dem Auto getroffen hätte, hätte ich total Schaden. Like the size of that bass drum right there, right? So groß wie diese Trommel da. I could almost have ridden on that thing, right? Ich hätte auf dem fast reiten können, auf der. So he says to me, so sagt er mir, what are you going to do with it? Was machen wir damit? I said, I'm not doing anything with it. Ich sag, ich mache nichts. You're not going to leave it there. Du wirst es doch nicht dort lassen. So sure I am. Sag ich, sicher lasse ich. He says, I got children right in that house there. Ich habe Kinder da im Haus. And that thing would chew one of his legs, run their legs und das, right off. Das hat die Fähigkeit, ein Bein oder einen Arm von meinen Kindern abzubeißen. That thing would kill a child so fast. Das könnte ein Kind töten. I don't want to tell you what happened after that. Ich möchte euch nicht sagen, was danach passiert ist, aber I'll just tell you that he brought out this huge axe. Er hat eine riesige Axt hat er gebracht. Oh, man. I better not finish the story. Anyway, snappers and sneers. Dann sind die Spötter, die höhnischen Leute. Sneer, how do you sneer? Ja, das ist hämisch. How do you sneer? Hämisch. How do you sneer? Die spöttisch sind. Grimassen schneiden. Hämische Grimassen schneiden. Genau. Sneer. Look at her. Who do you think she is? Wer glaubt er, dass sie ist? I think she's so beautiful. Oder wer glaubt sie, dass sie ist? Sie ist so, glaubt sie ist so who schön. Who do you think he is? Wer glaubt er, dass er ist? Sneering. So hämisch. Sneers. Hämisch, sarkastisch. Reminds me of a story one time. No. Erinnert mich wieder an eine Geschichte. So sneer. Yeah. Sneer. Can I think? I gotta think of a story. Ich versuche jetzt an eine Geschichte zu erinnern. Oh, I got a good story. Yeah. Aha, ja. Moment. My friend George. Mein Freund George. He used to sneer at my dog. Der hat auf meinen Hund gespottet. Yeah, he was a good friend, George. I liked him a lot. Er war ein guter Freund. But he didn't like Duke, and Duke didn't like him. Er hat den Duke nicht gern gehabt, und das war auf Gegenseitigkeit. So one time he comes up and I'm not home. Einmal kommt er und ich bin nicht zu Hause. And Duke is in the garage. Und der Duke ist in der Garage. So der Hund. George has got him just where he wants him, you know. Und George hat jetzt endlich seine Gelegenheit. Like, shut up, Duke. Shut up. Halt die Schnauze, Duke. Sei ruhig. Shut up. Und sei ruhig. Stupid dog. Shut up. Du dummer Hund, du. Well, Duke put his nose under the handle und Duke and flipped that door right up like. Hat mit seiner Schnauze die Türe, das den Eingang aufgemacht. And suddenly they were eye to eye. Und dann auf einmal waren sie dann gegenüber, standen sie einander gegenüber. And then Duke said, "What did you say?" Und Duke antwortete nur, was hast du gesagt? I'm telling you, he said it. I don't know how, but he did. Ich kann mir vorstellen, er hat das gesagt. And they looked at each other for like 5 seconds. Und 5 Sekunden sahen sie sich an. And my friend got on his bike and he took off and Duke followed him for about a kilometer. Und mein Freund hat einen Kavalierstart mit dem Fahrrad gemacht und er hat ihn einen Kilometer lang verfolgt, der Hund. Okay, and snubbing. Snubbing. How do you snub someone? Hochnäsig, right? Hochnäsig. Hi, how you doing? Hochnäsig. You know. Hochnäsig, arrogant. Like this, you know? You know, it's amazing how, if you do this in a mirror, I do this all the time. Wenn du das you can change the way you look just by a little pull of the nose. Im Spiegel, das kannst du beobachten. Du kannst dein Aussehen massiv verändern, wenn du nur ein bisschen hier... Yeah, I said to my wife, would you have married me if I look like this? Ich habe meine Frau gefragt, hättest du mich geheiratet, wenn ich so ausgeschaut hätte? She says, I don't think so. Sie sagt, nein, ich glaube nicht. It's just a little pull. Look, nur ein bisschen ziehen. Look at how much my face changes, yeah, right? Nur ein bisschen, nur mein Gesicht ein bisschen verzerren. Schau, und schon hätte sie mich nicht I'm geheiratet. A nur ein bisschen mehr. Yeah, yeah. Well, this is these are the snubbers, you know? Ja, das sind eben die Hochnäsigen. Snubbing, like, ja, die sind Hochnäsige. Right? Or the stormers. Oder die Stürmischen, die Aggressiven. At the same time, but we're one of these. Wir sind eine von What's diesen. Wrong with her? Die Aggressiven, die Selbstverteidigenden. You know? Was hat sie für Probleme? Right. The excuse is I got caught off guard. Die Entschuldigung ist, ich wurde überrascht. That doesn't usually happen. That's not really me. Das bin nicht ich eigentlich. No, that is exactly you. Nein, das bist schon But du. But there's hope, so don't worry. Doch da ist Hoffnung, also That's hab keine Angst. Who you are in the flesh. Das bist du im Fleisch. But there's a rest. Doch da ist eine Rast. And the rest is the throne of grace. Und die Rast ist die Thron, that I can der Thron der Gnade. That I can approach God, no matter how big the rat is. Zu dem kann ich hin, ganz egal wie groß die Ratten sind. Or how small they are. Oder klein. I remember one time I found a baby mouse. Ich habe mal eine Babymaus gefunden. It was the cutest thing in the world. Die war echt süß. And I put it in a cup. Und ich habe es in eine Schale getan. And then I gave it to my mother. Dann gab ich es meiner Mutter. And she said, "What's that?" I said, und sie sagt, Mom? Was ist das? And she went, und sie sagt, ah! And she screamed. I never schrie, heard sie schrie um ihr Leben. Ich habe noch nie jemanden so schreien. Hat sie herumgewirbelt, herumgeschleudert. Ja. Like, what is the problem? Was ist das Problem? Right? It doesn't matter how small it is. Also egal, wurscht wie klein sie ist. I got another story. This is really the Warte worst mal. One. Das ist die schlimmste I can't Geschichte. Even tell that one. Na, lieber nicht. Na. One time, I got to tell some of it. We were changing the soffits, you know? On my mother's barn. Wir haben in der Scheune von meiner Mutter haben wir da was ausgebessert. And it was all rotted. So my brother and I are. Und das war schon morsch alles. And so suddenly we pull the plywood down, you know. Ja, und wir haben dann eben dann diese eine Platte, diese Holzplatte runtergenommen. Yeah, we stuck iron bars. We went. Und wir haben das eben mit Brechstangen haben wir das runtergebogen. Und haben uns daran gelehnt, dass das runterbricht. And all of a sudden there was these mice everywhere. Und überall gab's Mäuse, also ich meine überall. Like it was a mouse kingdom. So wie in einem Mäusereich. And before I could even knew what to do, bevor ich überhaupt wusste, was ich tun sollte, the rats in my cellar came out. Sind die Ratten aus meinem Keller raus? And I went with my hammer. Und ich bin mit dem Hammer. Fuh. Und habe mit dem Hammer herumgeschwungen. And it was incredible. Es war unglaublich. I kill 4 mice with 3 hits. Mit 3 Schlägen 4 Mäuse getroffen. And my brother was like this. Mein Bruder sah zu. Oh my God, oh, what are you doing? Oh Gott, was machst du da? I don't know, they were just everywhere. Ich weiß nicht, die waren überall. Right? The little ones. Die winzigen. You know, the ones the white, the girls are afraid they're going to crawl up their legs or something. Das sind die, die den Mädchen eventuell die Hosenbeine kriechen könnten. Right? The little ones, the big ones, it doesn't matter how many there are. Die kleinen, are. Die großen, ist wurscht. Right? We don't have to be afraid. Wir müssen keine Angst to haben. To see rats in the cellar. Vor Ratten im Keller. Because we can get Duke. Weil wir haben den Duke. You know, and that's the word of God. Das ist das Wort Gottes. Quick and powerful, sharper than any two-edged sword, right? Schnell, mächtig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. And we can release power into that garage. Und wir können wirklich da Autorität ausüben in dieser Garage. You know, and the word, it goes to the depths of the cellar. Und das Wort geht bis in die tiefsten Winkel des the Kellers. The word, look what it says here, hier, verse 12. Vers 12. For the word of God is living. Denn das Wort Gottes ist lebendig. And active. Und wirksam. And sharper than, excuse me, I just burped. Entschuldige. I'm having a tough night. Und the visitors are going to think I'm so unsacred. Wait. So, okay. For the word of God is I'm so sorry. Wait. I'm sorry. Oh Lord, forgive me. Herr, vergib mir. This is a big rat. Das ist eine große Ratte. Die kommt gerade auf einfach groß. Große Ratte okay. Kommt gerade rauf. Also vergib mir, Herr. This is like I'm exactly this right now. Ich bin lebe genau da drinnen jetzt momentan. Right, I'm caught by surprise. Ja, ich wurde okay. Überrascht. For the word of God is living. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam and und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Pierces, watch it, it pierces as far as the dividing of the soul and the spirit. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. And of both joints and marrow. Sowohl der Gelenke als auch des Markes. And able to judge the thoughts and motives of the heart. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. And he says here, und hier sagt er, the cellar is out of reach of my conscious will. Ja, der Keller ist außerhalb der Reichweite von meiner bewussten Willensausübung. I cannot by direct effort, ich kann nicht durch direkte Mühe, give myself new motives. Mir neue meine Motive verändern. Only God can. Nur Gott kann das And this tun. Is the word. Und das ist das Wort. But aber we have to enter into rest. Wir sollen in die Rast eintreten. And when we see them, und wenn wir sie sehen, we're not surprised, sind wir nicht überrascht. Neither do we deny them. Und wir verleugnen sie auch nicht. But because Christ died, weil Christus starb, and the work is finished, und das Werk vollbracht, and we know that positionally he died for every rat in that cellar. Und ist zumindest der Position nach für jede einzelne Ratte in diesem Keller gestorben. Right? They represent sin. Die repräsentieren die Sünde. Now I can come before him as his child. Jetzt kann ich als sein Kind zu ihm. Secure. Sicher, ohne Angst. I've entered into the rest that Joshua spoke of. Jetzt bin ich in der Rast drinnen, von der schon Josua sprach. And I can say, Lord, und kann sagen, oh, Herr, that cellar is full. Dieser Keller ist voll. Boy, I didn't even know that I could be like that. Ich wusste gar nicht, dass ich so sein kann. Lord, I was promoted in the church and look at me now. Herr, ich wurde eben in eine Position erhoben in der Gemeinde und schau, was jetzt los ist. I remember the first time I ever did a message at a conference. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich eine Botschaft bei einer Konferenz einmal predigte, da war ich so nervös. And Pastor Stephen said to me, und Pastor Stephen sagte mir, you can speak 15 minutes. Du kannst 15 Minuten sprechen. At a seminar? In einem Seminar. By myself? 15 Minuten? Ich allein? 15 minutes? 15 Minuten. I was up all night. Ich war die ganze Nacht wach. I was just going over it and over it and over it. Ich habe alles durchdacht. Und ich kann nicht, das kann ich nicht tun. Und ich habe gebetet und bin durch die Gegend gegangen und habe studiert. Und dann war ich endlich dran. Rob, jetzt bist du dran. And I just went at the pulpit like it was Goliath. Bin in die Kanzel so wie vor Goliath. And I started throwing stones. Und habe eben Steine geschmissen. And I just kept throwing stones. Und schmiss Steine. Never even realized Goliath was dead. Just kept throwing stones. Und ich habe gar nicht gewusst, dass der Goliath schon längst tot war. Ich schmiss weiter. Looked at my clock, just throwing stones. Schau auf die Uhr und schmeiß Steine. Like I was out of my mind. So wie wenn ich verrückt gewesen wäre. And it's like, amen. Amen. Then I sat down. Dann setze ich mich hin. I thought, did that make sense? Hat das überhaupt einen Sinn ergeben? And then people said, that was awesome. Dann sind Leute zu mir hin und haben gesagt, das war wunderbar, wow. Das war traumhaft. And then the rats came out. Und dann kamen die Ratten. I was like, really? It was? Aha, wirklich? Wow, I guess it was. Ich glaube ja. Ich glaube ja, das war cool. Ja. I had never ever seen those rats before. Ich habe diese Ratten noch nie so gesehen davor. I was sick of myself. Ich war dann wirklich, mir ekelte für mich selber. To vomit. The rats were always there. Ich wollte erbrechen, die Ratten waren ständig and da. People, another person came up und wieder said, kommt jemand. Great intro. Hey, das war eine große Einleitung. Why did you say that? Warum hast du das gesagt? And the rats come out. Und die Ratten oh, kamen my, am I really like this? Bin ich so? And those rats were so big, und diese Ratten waren so groß, that if it wasn't for grace, wenn es nicht die Gnade den Unterschied gemacht hätte, right? you would either perish one way or perish another way. Würdest du so oder auf eine andere Weise untergehen? Either become a monster of pride or entweder a monster ein, of condemnation. Ein stolzes Monster oder ein Monster der Selbstverdammung. But the wonderful thing is, Lord, doch das Wunderbare ist, look at this right here. Herr, schau dir das an jetzt. Look at those thoughts I'm thinking. Right now. Bitte schau dir diese Gedanken an. Can you help me with these? Hilf mir bitte. Because these are big. Weil die sind groß. And these are, there's a lot of these, and I can't stop da gibt's viele davon. From coming out of the cellar ich kann of sie my nicht subconscious mind. Hindern daran, von dem Unterbewussten heraufzukommen. And there's rest. Und da ist Rast. Among the rats. Unter den Ratten. And the word of God comes in. Und das Wort Gottes kommt rein. When we are resting before God. Wenn wir vor Gott rasten. And he heals us. Und er heilt uns. And one day we finally realize those rats are not even there. Und dann auf einmal bemerken wir, die Ratten sind gar nicht mehr da. Right? There's just other ones. Dann sind halt neue. That will come out in different situations. Die kommen dann wieder bei anderen Situationen raus. And that's the growing process. Und das ist der Wachstumsprozess. So rats in the cellar. Ratten im Keller. I'll just read one more thing. Noch etwas. When I come to my evening prayer to reckon up the sins of the day. Wenn ich bei meinem Abendgebet über die Sünden des Tages spreche. 9 times out of 10 it's some sin against love. 9 von 10 Mal wird gegen die Liebe verstoßen. I have sulked. Ich war in Selbstmitleid. Or snapped. Aber hab aggressiv reagiert. Or sneered. Oder war zynisch, war hab hämisch. Or snubbed. Oder hochnäsig. Or stormed. Oder einfach wütend. And the excuse that immediately springs in the mind, und die Entschuldigung, die dann sofort immer wieder kommt, is that the provocation was so sudden, ist, dass diese Versuchung so schnell war, that I was caught off guard, dass ich einfach überrascht worden bin. But the suddenness only revealed rats in the cellar. Doch dieser schnelle Moment hat einfach nur die Ratte im Keller gezeigt. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For your grace. Für deine Gnade. For your word that reaches deep. Für dein Wort, das tief reicht. And brings light into the cellar. Und Licht in den Keller bringt. Of our conscious mind. Von unserem bewussten. And our subconscious mind. Unterbewussten und bewussten Verstand. Lord, it heals even to the unconscious mind. Ja, es heilt bis hinunter zum Unbewussten. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Worte in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.